Die großen Schwachstellen bei der Umsetzung. In Kapitel 3 habe ich gesagt, etwas zu wissen, aber es nicht tun, bedeutet, dass wir es nicht wirklich wissen. Das ist eine profunde Wahrheit. Die Prinzipien, die der achte Weg beinhaltet, sind nicht viel wert, solange sie nicht durch Anwendung in der Praxis und Umsetzung Bestandteil unseres Charakters und unserer Fähigkeiten und damit zur Gewohnheit werden. Ich bin dein ständiger Gefährte. Ich bin dein größter Helfer oder deine schwerste Last. Ich werde dich vorantreiben oder zum Misserfolg hinabziehen. Ich stehe dir ganz zur Verfügung. Die Hälfte der Dinge, die du tust, könntest du genauso gut mir überlassen. Ich würde sie schnell und richtig machen können. Ich lasse mich leicht managen. Du musst mir gegenüber nur standhaft bleiben. Zeig mir genau, wie du etwas gemacht haben möchtest. Schon nach ein paar Lektionen werde ich es automatisch tun. Ich bin der Diener aller großen Menschen und leider auch aller Versager. Jene, die Versager sind, habe ich dazu gemacht. Ich bin keine Maschine, obwohl ich mit der ganzen Präzision einer Maschine arbeite, aber auch mit der Intelligenz eines Menschen. Du kannst mit mir Gewinne oder auch Verluste machen. Für mich bedeutet das keinen Unterschied. Nimm mich, trainiere mich, sei mir gegenüber standhaft, und ich werde dir die Welt zu Füßen legen. Wenn du mir gegenüber jedoch nicht standhaft bist, werde ich dich zerstören. Wer bin ich? Ich bin die Gewohnheit. Von Anonymous. Die Umsetzung ist heute in den meisten Organisationen das große Problem, das sträflich vernachlässigt oder beiseite geschoben wird. Eine klare Strategie zu haben, ist eine Sache. Sie tatsächlich umzusetzen und zu verwirklichen, ist etwas ganz anderes. Die meisten Führungskräfte sind sogar der Ansicht, dass sie bei einer durchschnittlichen Strategie mit hervorragender Umsetzung besser dran wären als bei einer hervorragenden Strategie mit schlechter Umsetzung. Jene, die ihre Strategie umsetzen, gewinnen immer die Oberhand. Louis V. Gerstner Jr. sagt dazu: Alle großen Firmen dieser Welt übertrumpfen ihre Konkurrenten tagtäglich auf dem Markt, in ihren Fabriken, in ihrer Logistik, in ihrem Erfindungsreichtum, in nahezu allem, was sie tun. Nur selten haben große Firmen eine geschützte Position inne, die sie vor dem ständigen Einzelkampf mit der Konkurrenz bewahrt. Die Umsetzung wird durch viele Dinge beeinflusst. Doch unsere XQ-Befragung hat gezeigt, dass es bei den Organisationen 6 Haupttreiber für die Umsetzung gibt: Klarheit, Verpflichtung, Aktion, Ermöglichung, Synergie und Verantwortung. Daraus folgt natürlich, dass Misserfolge bei der Umsetzung typischerweise auf Störungen bei einem oder mehreren dieser Treiber beruhen. Wir bezeichnen sie als Schwachstellen bei der Umsetzung. Klarheit. Die Leute wissen nicht genau, wie die Ziele oder Prioritäten ihres Teams oder ihrer Organisation aussehen. Verpflichtung. Die Leute verschreiben sich den Zielen nicht. Aktion. Die Leute wissen nicht, was sie selbst machen müssen, um dem Team oder der Organisation zu helfen, deren Ziele zu erreichen. Ermöglichung. Die Leute haben nicht die Struktur, die Systeme oder die Freiheit, die nötig sind, damit sie ihre Arbeit gut machen können. Synergie. Die Leute kommen nicht gut miteinander aus oder arbeiten nicht gut zusammen. Verantwortung. Die Leute ziehen sich nicht regelmäßig gegenseitig zur Rechenschaft. Viel zu viel von dem, was wir Management nennen, besteht darin, den Leuten ihre Arbeit schwer zu machen, schrieb Peter Drucker. Erstens, Klarheit. Die für das Industriezeitalter typische Vorgehensweise besteht darin, einfach zu verkünden, wie das Leitbild, die Vision, die Werte und die Ziele mit hoher Priorität aussehen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie all das oft festgelegt wird. Die Spitzenmanager treffen sich außerhalb der Organisation zu Workshops, bei denen das Leitbild formuliert wird. Dann kehren sie zurück und verkünden den Leuten in wohlgeformten Worten, welche strategischen Entscheidungen nun alle anderen Entscheidungen leiten sollen. Da es keine wirkliche Einbeziehung gibt, verkommen diese Leitbilder im Laufe der Zeit zu bloßen PR-Statements. Daher fehlt es an echter Identifikation, die im Zeitalter der Wissensarbeiter aber gerade der wesentliche Faktor ist. Bedenken Sie dabei, dass Identifikation persönliche moralische Autorität ist und aus der Beziehung zu der bewunderten Person erwächst, nicht notwendigerweise daraus, dass man in die strategischen Entscheidungen einbezogen wird. Zweitens, Verpflichtung. Im Industriezeitalter wird die Verpflichtung üblicherweise durch Verkaufen erreicht. Man kommuniziert das immer wieder, erklärt es und versucht es plausibel zu machen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Forschungen haben jedoch ergeben, dass nur 20% der Leute den hochrangigen Zielen ihres Teams und ihrer Organisation leidenschaftlich verpflichtet sind. Im Zeitalter der Wissensarbeit aber sollte man dem achten Weg folgen und die ganze Person in einen ganzen Job stecken. Körper, Herz, Verstand und Geist. Bezahlt mich gerecht, behandelt mich freundlich und respektvoll, benutzt meinen Verstand kreativ für Arbeit, die wirklich Mehrwert erzeugt, und lasst sie mich prinzipienorientiert machen. Die Eselstechnik, Motivation durch Zuckerbrot und Peitsche, wo man den Leuten einfach mehr Geld hinwirft, hat sich überlebt. Studien haben gezeigt, dass, wenn man das Modell des Wissensarbeiters benutzt, den Leuten ihr Lohn oder ihr Gehalt erst an vierter Stelle wichtig ist, hinter Vertrauen, Respekt und Stolz. Weshalb das so ist? Nun, wenn die Leute in ihrer Arbeit innere Befriedigung finden, verlieren die äußeren Faktoren an Bedeutung. Bringt die Arbeit ihnen jedoch keine innere Befriedigung, wird das Geld am wichtigsten. Mit Geld kann man sich nämlich Befriedigung außerhalb des Jobs kaufen. Der auf der ganzen Person basierende achte Weg setzt eine innere Motivation frei. Diese beiden Umsetzungsschwachstellen, fehlende Klarheit und Verpflichtung, sind auch die Hauptursache bei Problemen mit dem Zeitmanagement. Dafür gibt es einen einfachen Grund. Wie die Leute die Ziele von hoher Priorität, das Leitbild und die Werte definieren, bestimmt all ihre anderen Entscheidungen. Wenn es an Klarheit und Verpflichtung mangelt, weiß niemand so recht, was wirklich wichtig ist. Das führt letztendlich dazu, dass die Wichtigkeit durch die Dringlichkeit definiert wird. Wichtig wird das, was beliebt, eilig, naheliegend und angenehm ist. Mit anderen Worten, das, was dringend ist. Das Endergebnis ist, dass alle den Kaffeesatz lesen, ihren Mantel nach dem politischen Wind hängen und nach oben buckeln. Die Verwirrung breitet sich dann verstärkt durch die ganze Organisation nach unten aus. Wichtige Aufgaben müssen nur selten heute oder auch nur in dieser Woche erledigt werden. Dringende Aufgaben aber erfordern sofortiges Handeln. Diese Aufgaben üben zunächst eine scheinbar unwiderstehliche Anziehungskraft auf uns aus und verschlingen unsere Energie. Aus der Zeitperspektive gesehen schwindet ihre trügerische Bedeutsamkeit jedoch. Mit einem Gefühl des Bedauerns erinnern wir uns an die wirklich wichtige Aufgabe, die wir beiseite geschoben haben. Wir erkennen, dass wir Sklaven der Tyrannei des Dringenden geworden sind. Drittens, Aktion. Im Industriezeitalter stützte man sich auf Jobbeschreibungen. Im Zeitalter der Wissensarbeiter hingegen hilft man dabei, die Jobs der Leute an ihren inneren Stimmen, Talenten und Leidenschaften und direkt und konkret an den übergeordneten Zielen des Teams und der Organisation auszurichten. Viertens, Ermöglichung. Diese Umsetzungsschwachstelle ist in vieler Hinsicht am schwersten zu schließen. Man muss dann nämlich all die strukturellen, systemischen und anderen kulturellen Hindernisse entfernen, die wir das ganze Buch hindurch besprochen haben. Diese fördernden oder hemmenden Strukturen und Systeme für die Personalwerbung, Auswahl, Einstellung, Training und Entwicklung, Lohn, Gehalt und Belohnungen, Kommunikation, Information und so weiter, sind für viele Leute gerade die Quelle ihres Gefühls der Sicherheit und Vorhersehbarkeit im Berufsleben. Ohne echte Einbeziehung in den Prozess der strategischen Entscheidungsfindung, vor allem im Hinblick auf die Werte und die Top-Prioritäten, erreicht man nicht genug emotionale Verbindung, Vertrauen und innere Motivation, um tief eingebettete Strukturen und Systeme auszurichten. Im Industriezeitalter sind die Leute ein Kostenfaktor. Dinge hingegen, wie die Maschinen und die Technologie, sind eine Investition. Unbegreiflich. Die Leute ein Kostenfaktor, die Dinge eine Investition. Das ist das grundlegende Informationssystem. Es ist ein ungesunder Aderlass. Durch das dem Zeitalter der Wissensarbeiter angemessene Modell des achten Weges können die Leute in die Etablierung eines sehr starken visuellen, gegenwartsorientierten, überzeugenden Scoreboard sowohl für die Ergebnisse als auch für die Fähigkeiten einbezogen werden, an dem sich jederzeit ablesen lässt, wie gut die Systeme und Strukturen darauf ausgerichtet sind, die Erreichung der Schlüsselziele zu ermöglichen. Fünftens, Synergie. Der Ansatz des Industriezeitalters ist bestenfalls ein Kompromiss, schlimmstenfalls Gewinn-Verlust oder Verlust-Gewinn. Im Zeitalter der Wissensarbeit aber kann man durch Synergie dritte Alternativen erzeugen. Diese Form der Kommunikation steht im Einklang mit dem achten Weg. Die inneren Stimmen der Leute werden identifiziert und an der Stimme der Organisation ausgerichtet, sodass die Stimmen verschiedener Teams oder Abteilungen miteinander harmonieren. Sechstens, Verantwortung. An die Stelle der Motivation durch Zuckerbrot und Peitsche und der Leistungsbeurteilung durch die Sandwich-Technik, Industriezeitalter, treten gegenseitige Verantwortlichkeit und der offene Austausch von Informationen hinsichtlich der Ziele mit höchster Priorität, die jeder versteht. Man kann das mit der Anzeigetafel in einem Fußball- oder Baseballstadion vergleichen, die alle im Stadion genau darüber informiert, was passiert.